Dialog 2. Entschuldigung, ich möchte bestellen. Eigentlich schließen wir gleich. Kann ich nicht mehr essen? Doch, aber wir haben nicht mehr alles von der Karte. Was gibt es denn noch? Tja, wir haben noch den Tintenfisch, den Fischeintopf und den Milchreis. Das Menü finde ich aber scheußlich. Haben Sie nichts anderes? Wie wäre es mit der Bohnensuppe? Sie ist heute besonders gut. A12b. Hören Sie noch einmal und notieren Sie. Welche Vorschläge macht der Kellner? Welche Einwände haben die Gäste? Sind die Gäste freundlich?